1956. Die Saar ist frei, Mann Südtirol. Südtiroler fordern von der österreichischen Regierung, dass sie sich für die Autonomie Südtirols einsetzt.